Hallo, hier ist Pascal Fuhrmann, euer Torwarttrainer vom VfL Wolfsburg. Ihr hört das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Trying not in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio. Das Beste an Länderspielpausen ist ja immer, wenn die Bundesliga losgeht, insbesondere nach dieser. Und wir in Wolfsburg sind natürlich sehr gespannt, gibt es noch Auswirkungen von Glasner-Gate auf die Mannschaft? Das werden wir natürlich hier auch besprechen. Und die Frage, kann noch was kommen wegen Corona? Marin Pongracic ist erkrankt, sind noch ein paar Wölfe international unterwegs gewesen, nicht, dass da noch was nachkommt. Aber wir reden natürlich auch über das Spiel gegen Schalke. Das gewisse Extra. Hat da also wir sind echt jetzt hier beide auch sprachlos. Ja, passiert uns beiden, glaube ich, relativ selten, dass wir sprachlos sind. Aber das darf doch einfach nicht wahr sein. Und jetzt hat sich Dabur die Kugel geschnappt und Kuhn Castells ist wieder mal die letzte Hoffnung des VfL Wolfsburg, möchte ich sagen. Vielleicht doch noch die 3 Punkte zu holen. Wenn wir das jetzt aus der Hand geben, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. So, Ball ist freigegeben. Dabur schießt. Castells ist da! Castells ist da und er hält! Und die Spielertraube ist da! Und die Herzen unserer Keeper. Jetzt müssen wir aufpassen. Es gibt nämlich Ecke. Jetzt dürfen wir nicht zu viel jubeln darüber. Jetzt müssen wir erstmal den Ball wieder richtig flach halten. Denn wenn wir jetzt nicht aufpassen, murmeln uns die Hoffnung auch auf einem anderen Weg noch einen rein. Denn die Ecke kommt rein. Hoch in die Mitte, wieder Baumer mit vorne, das Tor der Hoffenheimer verweist, erstmal geklärt. Was ist das hier für eine Spannung bei Wölferadio Arena Live? Meine Güte, das hätten wir uns nicht mehr träumen lassen hier, ehrlich gesagt. Torwart, so, der Ball hoch kommt rein, Torwart muss hin, Castells mit einer Faust, direkt dem Hoffenheimer vor die Füße, Baumgartner geht wieder zu Boden. Die Hoffenheimer wollen wieder einen Freistoß haben, beziehungsweise einen Elfmeter. Und jetzt haben wir vielleicht die Möglichkeit, das aufs leere Tor zu spielen. Aber nein, die Hoffenheimer können schon wieder die Kugel holen. Und die Flanke kommt rein und in der Mitte ist Castells da und holt den Ball runter. Roy, ich brech ab. Ja, so hat's geklungen bei Wölferadio Arena Live, der gehaltene Elfmeter von Kuhn Castells in der Nachspielzeit. Und ja, ich kann's ganz ehrlich sagen, Roy Präger und mir ist beim Kommentieren das Herz stehen geblieben oder fast stehen geblieben. Oh, das sind natürlich so Szenen, die man auch so schnell nicht vergisst. Und natürlich werden wir da auch nochmal drüber reden, aber auch die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg. Und das tue ich nicht alleine, sondern freue ich mich, heute wieder einen Fan und einen User aus dem Wolfsblog begrüßen zu dürfen. Und das ist heute User Andy Ice. Grüß dich, Andy. Moin. Ja, schön, dass du wieder da bist. Wie ging es dir in der Nachspielzeit? Wie ist es dir da ergangen in dem Moment? Also ich muss sagen, ich habe es da wie in der Jugend gemacht, als ich selber noch gespielt habe, wenn der Mannschaftskamerad den Elfer geschossen hat, umgedreht und wie die drei Affen versucht, alles zuzuhalten, was möglich war und darauf hoffen, dass irgendwas Gutes passiert. Und naja, Kohn hat es geschafft. Ne? Ja, grandios pariert, kann man nicht anders sagen. Und das, was da passiert ist während des Spiels, das werden wir gleich natürlich noch ein Stückchen weit vertiefen. Aber erstmal würde ich von dir gern wissen, weil das ja sozusagen das zweite Heimspiel gewesen ist nach Bielefeld, wo man eigentlich relativ souverän agiert hat, auch die Tore gemacht hat und dann hinten raus noch massivst ins Zittern und Schwimmen gekommen ist. Glaubst du jetzt auch die Länderspielpause hat man dazu genutzt beim VfL, da die richtigen Lehren rauszuziehen und welche sind das denn überhaupt? Ja, ich glaube, so richtig Lehren ziehen kann man da nicht so draus, weil der ganze Kader ja nicht da ist. Es sind ja auch ein Großteil der Leute bei ihren Nationalmannschaften und gerade auch die Leute, die als Leistungsträger gelten. Sicherlich wird man sich da zusammensetzen und schauen, wie das aussieht. Ich denke aber, scheint sich so ein roter Faden bei uns durchzuziehen, dass wir irgendwie das One-Halbzeit-Wonder sind, dass wir ein richtig gutes Spiel machen für 45 Minuten. Vielleicht 50, 60 Minuten und dann irgendwie einbrechen. Und das ist, das macht mir eigentlich mehr Sorge, als das, was die 60 Minuten gut hinkriegen. Ich meine, es ist klar, dass keine Mannschaft 90 Minuten voll Speed geben kann auf diesem Niveau. Aber irgendwie scheint da, ich weiß nicht, ob man sagen kann, der Wurm ist drin oder an der Kondition scheint es eher nicht zu liegen. Ich glaube, das ist eher so eine Kopfsache, Müdigkeit geistiger Natur. Ich weiß nicht. Ich kann das ja, vor allen Dingen, weil das ganz interessant ist, denn gegen Gladbach war es zum Beispiel genau umgekehrt. Da hat man ja in der ersten Halbzeit eher mau gespielt und in der zweiten richtig gut. Also genau, irgendwas scheint da ja in der Balance nicht zu stimmen. Ja, das ist halt die Sache. Ob die Jungs untereinander sich noch nicht so richtig trauen, sage ich jetzt mal, jetzt mit den 2, 3, 9, die da sind, ob sie gehemmt sind, ob sie, weiß ich nicht, ob die in der Pause sich da hinsetzen und irgendwelche Mittelchen in ihre Fanta schütten, ich weiß es nicht. Also, oder ob sie, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch die Geschichte, dass der Trainer ja, zu viel will oder zu viel Input gibt und dass das Output halt da nicht rauskommt. Das ist halt eine schwierige Sache, sowas aufrechtzuerhalten. Oder ich meine, ja. Dann nähern wir uns doch mal langsam, Andi. Und zwar, sagen wir doch mal, was hat denn in der ersten Halbzeit gegen Hoffenheim richtig gut funktioniert, aus deiner Sicht? Also was war da auch vielleicht vom Matchplan, was umgesetzt werden konnte? Auf der anderen Seite, was hat dann in der zweiten Halbzeit weniger gut geklappt? Ja, ganz, ganz deutlich ist halt das Anlaufen, das Antizipieren in den Räumen. Hat halt in der ersten Halbzeit sehr gut geklappt. Man hat sehr, sehr schnell angefangen, das Kommando zu haben. Also man war geil auf dem Ball. Ja? Man wollte ihn. Man wollte sich, ich sag mal, mit breiten Schultern hinstellen. Man hat das auch gemacht und so das Verschieben. Wenn man mal ein bisschen drauf geguckt hat, dass das Spiel ohne den Ball war sehr interessant. Übrigens gegen Bielefeld auch und gegen Gladbach in der zweiten Halbzeit auch. Da ist dann, Schachbrett ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber wenn sich der eine bewegt hat, hat sich der andere dann in den freien Raum bewegt. Und sofort waren zwei Leute da, wenn einer überspielt wurde. Und der überspielt wurde, der hat sich dann umgedreht, ist hinterhergelaufen. Zumindest zum großen Teil. Und da haben die Abläufe halt gut gestanden. Und auch das Kommando, also dieses Sprechen auf dem Platz war eindeutig, sage ich jetzt mal. Ne? Und in der zweiten Halbzeit hat das dann nachgelassen. Also hat man ganz genau gesehen, da war man nicht mehr so schnell am Mann. Gut, Hoffenheim ist natürlich auch ein technisch starkes Spiel, also haben technisch starke Spieler. Die können ja auch mal mit Einzelaktionen und einem Doppelpass schnell in die Räume laufen. Und die haben natürlich auch ganz anders agiert in der zweiten Halbzeit, muss man auch mal sagen. Richtig. Also es war ein ganz anderer Gegner auf dem Platz auf einmal. Ja, da ist es dann so, da hat der Hoeneß dann wahrscheinlich sich die erste Halbzeit angeguckt, hat gesagt, so, wir stellen jetzt um, wir machen dies und das. Wir gehen dagegen und was ganz deutlich war, die haben halt Schlager und besonders Arnold halt die Räume eng gemacht. Die beiden konnten sich nicht mehr so frei entfalten. Und schon hatten wir Probleme im Spiel. Ja? Was dann die Pässe auf die Außen gingen und so in die Zwischenräume reinzustoßen, da war dann nicht mehr so viel. Das heißt, der Gegner hat auf uns reagiert und wir haben darauf dann keine Antwort gefunden. Und Ähnliches konnte man auch bei Bielefeld beobachten. Da hat sich die Spielweise, auch wenn es nur Nuancen oder leicht sind, ein bisschen geändert. Die sind anders angelaufen an uns und schon hatten wir Probleme, unser Spiel wieder durchzusetzen und durchzuziehen, meine ich. Was aber auffällig war, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, dass das viel gescholtene Offensivspiel eigentlich sehr gut funktioniert hat. Also wie man sich da bewegt hat, du hast es gerade schon angesprochen, Bewegungsabläufe, ja, auch gerade zwischen den Ketten, aber auch das Spiel über die Außen und auch das schnelle vertikale Passspiel, wo ja auch dann das 1-0 von Renato Steffen draus entstanden ist. Hast du da schon eine offensive Verbesserung gesehen? Also die dir auch Anlass oder Hoffnung gibt für die kommenden Spiele? Ja, das hat man in den anderen Spielen zum Teil auch schon gesehen. Das Thema ist da halt nur, das war viel zu kurz. Die Pässe, das Verschieben. Das war dann in 1, 2, 3 Aktionen so und dann hat es wieder aufgehört, weil der Gegner sich dann zu schnell darauf eingestellt hat oder das zugemacht hat, die Räume. Also ich finde, wir haben schon, ich sag mal, eine Möglichkeit, aus einer guten Abwehr herauszuspielen nach vorne. Und stellt sich der Gegner dann darauf ein und ich sag mal nach 20, 25 Minuten oder auch nach einer Halbzeit, dann fallen uns die Antworten darauf nicht mehr ein. Also wir sind zu wenig variabel, was das angeht. Wir haben halt nicht so den einen oder die zwei Spieler, die dann auch mal auf dem Platz sagen, okay, nee, Trainer hat gesagt, wir machen jetzt hier 3, 4 Mal das vertikale Spiel, aber der Gegner stellt sich darauf ein, der läuft zu, ich mache mal was anderes. Ich spiele vielleicht mal links statt rechts rum, jetzt mal ganz einfach gesprochen. Ne? Da sind die Leute vielleicht vertrauen sie sich auch noch nicht so sehr untereinander, dass der Gegenspieler oder Mitspieler das dann antizipiert und sagt, okay, ich mache jetzt auch mal den Sprint in den leeren Raum. Das mache ich zweimal und dann weiß ich, beim dritten Mal kriege ich den Ball. Und das fehlt mir dann irgendwie so, dieses Improvisieren, wenn man das mal so sagen kann, auf dem Platz halt, ne? Improvisiert wurde auf alle Fälle beim 1:0, denn da haben wir was gesehen, was wir nicht so häufig gesehen haben in der letzten Zeit beim VfL Wolfsburg, nämlich ganz, ganz schnelles Spiel und dann der Pass im richtigen Moment, richtig guter Laufweg von Renato Steffen und eine eiskalte Chancenverwertung. Das sah ja aus in dem Moment wie im Training. Also jeder hat irgendwie wahrscheinlich schon gedacht, das könnte Abseits gewesen sein, aber Renato spielt die Szene zu Ende und macht sie rein und dann profitieren wir wieder mal vom VAR, da haben wir dann auch mal Glück gehabt, mal wieder an dieser Stelle, aber wie sich das geklungen hat bei Wölfe Radio Arena Live, das 1-0, Renato Steffen, hören wir eben nochmal rein. Wir schauen erstmal auf Ruse Brekalo, der ist unterwegs. Super gespielt da, auf Maximilian Philipp. Abseits. Super durchgespielt auf Renato Steffen, der schießt. Tor! Abseits, aber abseits. Ah, schade. Mensch, Lenny, hab ich doch gerade gesagt, Roy abseits. Roy hat's gesagt, ja, ich war gerade schon so in der Euphorie und dachte mir, Mensch, jetzt nachdem Ruse Brekalo dicht dran war, macht Renato Steffen das Ding rein. Videobeweis und was ist jetzt? Tor! Doch in Wolfsburg, unglaublich. Also, es war 1-0 für unsere Jungs, doch kein Abseits, Lenny, das gibt's doch gar nicht. Ja, Roy, was hast du denn da gesehen? Das kann ja wohl nicht sein. Was hast du denn da gesehen? Egal, so ein Irrtum zu unseren Gunsten, den nehmen wir gerne in Kauf. Ja, 1-0, schönes Ding von Renato Steffen, habe ich ihm auch sehr gegönnt. Jetzt sind wir damit auf Platz 6 geklettert, möchte ich mal sagen. Da gibt's ja Gründe für, Andi, welche sind das? Ja, ich sag mal ganz aktuell, man hat sich nicht verrückt machen lassen von der Diskussion, die Woche vorher losgetreten ist. Auf der anderen Seite muss man ganz einfach sagen, unsere Defensive und die Jungs, die wir dafür eingekauft haben, beziehungsweise die ja schon aufgrund der Verletzungssorgen in die Bresche gesprungen sind, wo man gedacht hat, das wird wohl nichts, das hat wunderbar funktioniert und auch dann ins Mittelfeld hinein. Da stehen wir nicht nur kompakt. Es ist so, dass ich sogar sagen möchte, dass wir eine der drei ekligsten Mannschaften sind, gegen die man spielen kann in der Bundesliga, was die Defensive angeht. Also ich sag mal, die Bayern klammern wir mal aus, was das angeht. Aber dann schon fast alle anderen, die haben schon eine echte Aufgabe, uns da hinten vor Probleme zu stellen, über einen längeren Zeitraum. Das ist das, was ich finde, was da richtig... was schon ein Fund für uns ist. Ne? Man sagt ja nicht umsonst, Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften. Und na, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber das ist natürlich ein wichtiger Faktor, ganz klar. Ganz ja, klar, genau. Und das ist, dass wir es auch schaffen, dass der Gegner dann so ein bisschen fahrig wird und dann vielleicht auch die Lust verliert, zu sagen, oh mein Gott, jetzt haben wir es fünfmal probiert und dann hat der Lacroix sechsmal den Ball abgelaufen, alles ist gut. Und dann daraus erwächst dann ja, ich meine, man sieht ja, dass wir schaffen, nach vorne zu kommen. Wir schaffen es aber halt nicht konstant, das dann zu halten. Wobei man sagen muss, ich meine, wir sind Sechster, wir haben noch kein Spiel in der Liga verloren, wir haben überhaupt erst ein Spiel in der ganzen Saison verloren bisher, Pflichtspiele. Und so schlecht ist es nicht, aber es ist halt auch nicht richtig gut. Da kann noch viel oder es muss noch viel gearbeitet werden, ja. Auch nicht richtig gut, bevor wir uns dann gleich natürlich auch das 2-0 nochmal zu Gemüte führen, aber auch nicht richtig gut war unter der Woche das Testspiel gegen Hannover 96, ein glorreiches 0-0. Natürlich auch viele, ja ich sag mal, Ergänzungsspieler, die da ihre Chance bekommen haben, sich dann mal zu zeigen oder aber auch aus dem Nachwuchs. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Kannst du da was mitnehmen oder konntest du überhaupt zum Spiel was abgewinnen? Also ich habe es angeguckt, ja. Ich habe es noch sehr gerne angeguckt. Insbesondere, weil zum Beispiel William ja wieder auf dem Platz war und muss ich sagen, ganz, ganz groß, dass er da auch die Binde tragen durfte. Das war schön, auch Pongracic oder Babu dann auch mal wieder auf dem Platz sehen zu können, sich bewegen zu können, sinnvoller Art und Weise. Aber insgesamt glaube ich, das Spiel ist eher ein besseres Trainingsspiel gewesen, weil, wie gesagt, ein Großteil der Mannschaft war gar nicht da, ist auch nicht eingesetzt worden. Da ging es dann eher darum, dass man ein William wieder die Bewegungsabläufe gibt, dass er dann auch mal in den Zweikampf gehen kann, dass da jemand ist, der nicht wie im Training vielleicht auch mal zurückzieht und sagt, oh, ich ziehe jetzt nicht ganz so durch, damit ich ihn nicht wieder verletze, sondern dass da auch jemand da ist, unter Wettkampfbedingungen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sich zu bewegen. Aber ein Sieg wäre natürlich toll gewesen, gerade gegen Hannover. Trotzdem, so viel will ich dem Spiel jetzt nicht abgewinnen. Also da ging es dann eher darum, im Training zu bleiben und auch mittels Corona nicht immer dieselben Gesichter sehen zu müssen. Letztlich droht uns da ja ein Luxusproblem ein Stück weit. Ne? Mbabu fit, William fit, Anridle Baku führt in der Form an unserem neuen Nationalspieler. Herzlichen Glückwunsch da nochmal zu. Hat dann auch genau im richtigen Moment die Kurve gekriegt und ist gegen Spanien nicht angetreten. Ja. aber das, ich meine, drei Rechtsverteidiger, das könnte doch ein bisschen für Unruhe sorgen, findest du nicht? Nee, finde ich nicht, weil es ist von Anfang an klar geworden, dass Riedle ja nicht primär für den Rechtsverteidiger eingekauft wurde. Dass er da jetzt so abgeht, dass er da sogar jetzt zum Nationalspieler geworden ist, ist natürlich das Sahnehäubchen auf dem i-Tüpfelchen mit der Kirsche obendrauf. Ich glaube, den hat man sich schon geholt, um ihn dann im Mittelfeld einzusetzen. Variabel auch. Also er kann ja nicht nur auf der 6 oder 8 spielen. Ich glaube, er selber hat mal gesagt, auf der 8 fühlt er sich am wohlsten. Oder grundsätzlich ist das so seine Position. Und ich denke, da kann was entstehen. Wenn man mal weiterdenkt, es ist ja auch nicht so, dass William und Babu ja jetzt auch gleich reingeworfen werden und gleich wieder Top-Leistung bringen. Die müssen ja auch erstmal wieder reinkommen. Man sagt ja nicht umsonst, um wieder richtig fit zu werden, braucht man halt die Zeit, um die man auch verletzt war. Also man kann jetzt nicht erwarten, Babu oder William stehen auf dem Platz und die rocken das gleich wieder. Also sie brauchen schon noch 3-4 Spiele. Wenn es keine Rückschläge gibt, dann bin ich da sehr, sehr frohen Mutes, wenn Baku dann nach rechts geht. Aber ich sehe das eher so, dass ich mit Schlager und Arnold könnte das ein magisches Dreieck da im Mittelfeld werden mit Baku, wenn die drei richtig ins Laufen kommen. Ach, das wäre ganz interessant, wenn du das ansprichst, weil das ist ja auch das, wo man drauf verstärkt guckt, insbesondere was dann auch die Offensivgefahr angeht. Maximilian Philipp ist ja auch so ein Stück weit jetzt für die Position der hängenden Spitze oder der 10 da auch verpflichtet worden. Hat ja auch ein ganz ordentliches Spiel gespielt mit der Torvorlage dann auch, war auch sehr aktiv in der ersten Halbzeit. Kann dann mal auf die Zahlen gucken gegen Hoffenheim. Und das möchte ich mal auch positiv hervorheben. Eine 90-prozentige Passquote hat außer ihm nur noch, glaube ich, Maximilian Arnold erreicht da von den Feldspielern. Und 50% der Zweikämpfe auch gewonnen. Das ist für so eine offensive Position auch okay. Gerade auch so unter dem Aspekt mit Admir Memedi, dem hat er doch jetzt irgendwie den Rang ein Stück weit abgelaufen. Siehst du das auch so oder glaubst du, dass da eher dann auch wieder die Rotation einsetzen wird? Ja, ich meine, auf die Rotation müssen wir da auch setzen, das ist klar. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass er mit Memedi den Rang abgelaufen hat, weil beide sind von ihrer Anlage her doch schon ein bisschen andere Spieler. Memedi ist so ein bisschen fixiert auf ein, zwei Positionen und Philipp, ich sag mal so, der kann um Wout herum alles spielen. Auch während des Spiels kann er da mehrere taktische Varianten eingesetzt werden, wie du schon sagst, hängende Spitze auf der 9, verkappter Achter, bei der Außenbahn kann der laufen und machen. Und man sieht ihm aber auch an, da fehlt auch um das Körperliche oder das Spieltaktische noch ein bisschen. Er ist aber auch eine der Verstärkungen, die wir da vorne brauchen. Was mir dann, mir persönlich jetzt meine Meinung ist, fehlt, ist dann so, sage ich mal, der Gegenpart im offensiven Bereich, der dann hinter Wout zusammen mit ihm spielen kann. Ich persönlich sehe Steffen da noch als Nächsten an. Also ich sage, die beiden mal so auf einer Höhe gesehen, einer links, einer rechts jetzt als Beispiel. Und Steffen ist dann aber auch derjenige für mich, der dann eher so die Hausmannskost, sage ich mal, auf den Platz dann bringen kann. Und Philipp dann eher derjenige, der dann, ich sag mal, so ein bisschen die Glanzmomente reinbringt. Und da fehlt mir aber so der Gegenpart. Das müsste eigentlich Brekalo sein, aber wenn der mal explodiert, also wenn der jetzt endlich mal durchstartet, dann hätten wir da einen vorne. Dann bräuchten wir uns auch keine Gedanken drüber machen über einen anderen Namen, die dann gesagt wurden, wie Cornet, der ja schon seit 2 Jahren durch die Gazetten oder hier bei uns durchgeistert. Aber bei Brekalo, ich weiß es einfach nicht. Also ich würde ihm das wünschen, weil es ist ein cooler Junge und er spielt auch einen super Ball. Aber ach, ja, Das kommt halt nicht. Ne? Jetzt hat er ja sein großes Idol Cristiano Ronaldo getroffen in der Länderspielpause. Vielleicht beflügelt es ihn ja nochmal. Das kann ja sein. Aber was auf alle Fälle auffällig ist, du hast jetzt mit Renato Steffen und mit Josep Brekalo die Außenspieler angesprochen, aber dass die Tore, insbesondere gegen Hoffenheim und auch sonst sehr viele gefährliche Situationen durch die Mitte kreiert worden, insbesondere dann auch beim 2:0 durch Xaver Schlager mit einem grandiosen Pass durch die Abwehr und dann ja mal ein bisschen Glück hinten raus, dass die Pille dann im Tor landet. Aber wie das geklungen hat bei Wölfe Radio Arena Live, das hören wir uns auch nochmal an. Aber das ist eben doch unser Spiel, Passstärke, Passschärfe, ja, jetzt versuchen wir nach vorne. Schönes Ding, Maximilian von Xaver Schlager auf Renato Steffen, der lässt den gegen Gegner stehen, aussteigen, Nachschussgelegenheit, von Weghorst wieder abgeblockt auf der Torlinie, Nachschussgelegenheit, von Weghorst, Tor! Super. Tor! Was ist denn das für eine kuriose Szene gewesen dort? 2:0 für den VfL Wolfsburg und ich glaube, jetzt sollte es kein Eingreifen aus Köln geben und das ist ja Wahnsinn, dass der VfL Wolfsburg hier auch spielerisch anzubieten hat heute Nachmittag. Ein wunderbarer Steilpass von Xaver Schlager nimmt die gesamte Hoffenheimer Deckung auseinander und dann hatten gleich drei Wolfsburger die Chance, das Tor zu machen und am Ende ist es Wout Weghorst, unsere Nummer 9. Wout! Im Blickpunkt. Ja, Wout Weghorst mit seiner nächsten Butze, ganz wichtig, dass er auch natürlich wieder trifft und hat dann auch, und damit möchte ich mal überleiten jetzt zum nächsten Thema, auch in so einem Interview, ich will jetzt nicht sagen, ob es jetzt suffisant gewesen ist, aber so dieses kolportierte und von Oliver Glasner ins Spiel gebrachte, ja, Spieler mit Tiefgang und mit Tempo, ja, dann so ein bisschen verballhornt, möchte ich mal sagen, und sich dann entsprechend da geäußert. Kommen wir mal auf das Thema, ich habe es ja spöttisch Glasner-Gate getauft. Fragen wir mal ganz allgemein, bleibt was hängen von dem, was da passiert ist? Definitiv. Also ich glaube nicht, dass das jetzt wieder so 100% zur Tagesordnung übergeht. Ich meine, ich habe es ja selber auch im Blog geschrieben, ich war ja am Anfang gleich auf dem Zug und sage, okay, das hat sich für den Herrn Glasner jetzt erledigt. Ist nicht passiert, okay. Aber auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal ganz einfach, Jörg hätte auf den Platz gehen können, dann wäre das Thema innerhalb von 10 Minuten erledigt gewesen. Hätten sich die Hand geschüttelt, alles okay. Aber wie da auch von allen Seiten das Thema angegangen wurde, scheint das, weiß ich nicht, irgendwie unter der Haut irgendwie gegärt zu sein. Und jetzt hat einer dann da leicht reingepiekt und das Soufflé ist aufgegangen. Und jetzt haben wir da, die haben miteinander gesprochen, es ist alles in Ordnung, aber ja, ich traue dem Frieden nicht. Ich traue dem Frieden nicht, ganz genau. Warum nicht? Es wäre ja total einfach gewesen, auch mit dem, was da kolportiert worden ist, mit alles, was da im Hintergrund vielleicht auch nicht gestimmt hat oder Unstimmigkeiten mit der Mannschaft oder Sachen, die da auch rund um das Europa-League-Spiel gegen Donetsk passiert sein sollen. Das wäre jetzt ja total einfacher, mit dieser als Kritik an der sportlichen Führung verstandenen Äußerung von Oliver Glasner zu sagen, okay Trainer, das war's jetzt. Man hat sich aber für den anderen Weg entschieden. Warum sollte man das tun, wenn man nicht überzeugt ist, dass man da weiterarbeiten möchte? Ja, genau. Das ist die Kardinalsfrage. Genau das ist die Frage. Warum? Da kann man viele Möglichkeiten finden. Auf einmal, man hat vielleicht nicht die passende Alternative auf dem Markt. Man macht sich unglaubwürdig. Ich meine mal ganz ehrlich, wir sind ja nicht bei Real Madrid, die einen Jupp Heynckes rausschmeißen nach einem Champions-League-Sieg. Wir sind Sechster. Wir haben noch kein Spiel verloren in der Liga. Wenn wir jetzt einen Trainer rausschmeißen, das ist ja wie ein gefundenes Fressen, sage ich jetzt mal, für die Gazetten. Dann sind wir wochenlang da Nummer 1 und dann sagen die, was haben die da für Probleme, die Jungs? Ne? Ja, aber Moment, da gehe ich gleich mal dazwischen, weil das ist ja ein Widerspruch. Das ist ja ein Widerspruch, weil entweder ist das, was da vorgefallen ist, so dramatisch und so schwerwiegend, dass da eine weitere Zusammenarbeit und damit der Erfolg auch gefährdet ist, dass du reagieren musst. Und das andere ist, ach, war alles nicht so wild, das renkt sich schon wieder ein, das kriegen wir hin. Ja, da hast du recht. Ich würde aber da genau die Mitte sehe ich dazwischen. Also ich sehe, das Verhältnis ist nicht so zerrüttet, dass sie sich nicht mehr angucken und sagen, es geht gar nicht mehr. Auf der anderen Seite ist das Verhältnis aber auch jetzt nicht so toll und rosig, wie es eigentlich sein sollte. Also ich gehe, das habe ich ja dann auch geschrieben im Blog, ich gehe da eher so rum, dass das wie ein Wirtschaftsunternehmen ist. Man kann den aus fachlichen Gründen, aus aktuellen Gründen den Trainer nicht rausschmeißen, weil er halt gute Arbeit leistet für seine Verhältnisse, alles in Ordnung ist. Auf der anderen Seite hat er nicht so viel Scheiße gebaut, dass ihn jetzt loswerden muss. Also gehen sie weiter, weil der Weg ist ja erfolgreich. Und wenn man mal alles gelesen hat, und das habe ich die letzten Tage gemacht, sämtliche Kommentare, die da losgetreten worden sind, in der Sache oder die Sache, die Glasner gesagt hat, da waren sie sich alle einig. Es wurde ja nicht darüber gesprochen, dass er was Falsches gesagt hat. Das, was er gesagt hat, war ja richtig. Das haben ja alle bestätigt, mehr oder weniger. Es ging halt mehr oder weniger um den Zeitpunkt und in welcher Art und Weise er das gesagt hat und zu welchem Zeitpunkt er das gesagt hat. Ich glaube, da waren die eher erschrocken drüber, wann er das gesagt hat, so kurz vor einem Bundesligaspiel und nicht im Unwichtigen. Und da ging es dann eher darum, dass sie mehr geknatscht waren über die Art und Weise. Warum macht er jetzt den Mund auf? Ja? Warum machen wir das nicht intern? Und da sind wir alle nicht dabei. Vielleicht haben sie intern ja schon wochenlang gesprochen und Glasner hat den Spieler halt nicht gekriegt, den er haben wollte. Oder noch mehr Spieler oder wie auch immer. Und dann hat er halt seinen Unmut bekundet. Ich meine, er hätte es ja auch sein lassen können. Er hätte es ja auch ganz anders machen können. Hätte einfach seine Klappe halten können und jetzt in der Länderspielpause was sagen können. Das sind viele, viele Oders, die man da anwenden kann. Und ich denke aber, da ist irgendwas im Zwischenmenschlichen vielleicht. Was glaubst du denn dann, wie es weitergehen wird? Weil, wenn du sagst, das war es jetzt noch nicht, dann ist ja jetzt eine große Frage, wie reagiert das Umfeld? Wie reagieren die Medien? Ich habe ja zum Beispiel geschrieben, es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten und zwar, oder das werden, zwei Dinge werden passieren, nämlich jeder, ja, ich sag mal, Punktverlust und jeder O-Ton von Schmadtke wird jetzt sehr interpretiert werden, ob der Trainer noch eine Zukunft hat, insbesondere was auch die Vertragsdauer angeht. Und das Zweite, was passieren wird, es wird überprüft, jede Aussage von Oliver Glasner, ob das denn jetzt hier noch gesetzeskonform gewesen ist oder ob er da gegen seine, wie hieß es, irgendwo gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hat, weil er ist ja jetzt sozusagen nur ein Trainer auf Bewährung. Wie geht das weiter aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, das ist jetzt genau das Pferd, was wir auf dem Flur gelassen haben. Es steht da und egal welche Aussage, auch von den Spielern sogar, wie man ja jetzt sagt, wenn dann Wekos vielleicht auch flapsig gemeint hat, wir spielen noch in die Tiefe, ne? Wird jetzt auf die Goldwaage gelegt und genau geguckt, ist das wieder ein Angriff, ist das, wie meint er das? Und das ist genau das Thema, was ich auch an dem Statement ja dann von Vereinsseite irgendwie nicht rund finde, dass man das alles nicht abschließend oder vernünftig geklärt hat. Man spricht von konstruktiven Gesprächen, heute war das nicht Inhalt von dem Gespräch und so weiter und so fort. Das wirkt alles mir viel zu statisch, viel zu gut, wir sind ein Tochterunternehmen vom Tochterunternehmen von der AG, es ist okay, das ist wirtschaftslastig, aber wir sind halt in sehr emotionalen Gewerbe tätig, sage ich jetzt mal, und das ist mir alles zu einfach, sage ich jetzt mal jetzt gesagt, und wir kennen alle die Automatismen, ich meine, wir haben es ja gestern erlebt, du kriegst eine 6-0-Klatsche und alle schreiben Yogi raus und heute wird gesagt, er bleibt. Ob er sich da halten kann, das ist ein anderes Thema. Gut, ist noch krasser als bei uns, klar. Aber deswegen wird das immer da sein. Das Einzige, was das heilen kann, ist, dass wir maximalen Erfolg haben. Ne? Dass wir so weiterspielen und dass wir immer so um den 6. Platz uns einreihen, vielleicht auch mal 5. oder 4. werden und selbst im Spiel gegen die Bayern halt eine sehr gute Figur machen und da vielleicht ein geiles Unentschieden hinkriegen. Das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, wo dann die ganzen Leute dann ruhig werden und sagen, ja Mensch, wenn ihr euch immer so zusammenrauft und dann beziehungsweise immer das braucht, um angespornt zu werden, keine Ahnung, dann kann der Trainer von mir aus jede Woche so eine Aussage tätigen. Aber das ist ja auch wenig konstruktiv, sage ich mal. Läuft ja rund. Wolfsburg-User Andy Eis ist zu Gast heute im Wölfe Radio. Andy, über eine Sache müssen wir noch sprechen, ganz kurz zum Schluss hin, nämlich das Thema Corona. Jetzt haben wir den nächsten Corona-Fall in der Mannschaft mit Marin Pongracic, gerade genesen vom Pfeifferschen Drüsenfieber. Ich habe bei Twitter geschrieben, ja, er nimmt auch irgendwie alles mit, der arme Junge, also auch nochmal gute Besserung von dieser Seite. Die Ukraine gegen die Schweiz, wo ja Admir Mehmedi und Renato Steffen, glaube ich, mit im Einsatz gewesen wären, das ist dann abgesagt worden zum Glück, aber es sind ganz viele Wölfe unterwegs, auch in Europa. Wie sag mal, wie bewertest du das, dass da überhaupt Spieler auf Reise gehen, und würdest du jetzt auch bezogen auf die Bundesliga vielleicht sagen, vielleicht sollten wir gar nicht spielen erstmal? Ja, ich würde das mit zweierlei sagen. Ich meine, man sieht das vielleicht ganz gut, wenn man auf den aktuellen Spitzensport guckt, was im Handball gerade los ist. Die Leute kommen von ihren Länderspielen wieder und da wird jetzt reihenweise die Liga abgesagt. Ich sehe das mit zweischneidigem Schwert. Also ich als Privatmann sage, die Familie und die Gesundheit geht vor und ich möchte mich natürlich so wenig wie möglich in Gefahr begeben und sehe das gerade die Länderspiele sehr kritisch. Man kann aber auf der anderen Seite nicht verlangen, dass dann die Leute, sag ich mal, nach Deutschland kommen, wo es vermeintlich sicher ist, wo wir vermeintlich super Konzepte haben, aber die Reisen in die Ukraine, nach Kasachstan oder sonst wie, das finde ich gerade in der jetzigen Zeit schon fast verantwortungslos. Auf der anderen Seite muss man ja auch die Leute verstehen, die haben ihre Fernsehverträge, die müssen halt auch ihre Medien bedienen, die müssen ihre Gläubiger, keine Ahnung was, alle bedienen. Das ist dann so zweiteilig. Ich würd sagen, die Bundesliga hat sich da bisher eigentlich ganz gut bewährt. Ist natürlich schade für uns Fans, dass wir weiterhin nicht ins Stadion können. Das finde ich gut. Und es ist ja auch ein bisschen Ausgleich, sage ich jetzt mal. Auch wenn es ein ganz komisches Gefühl ist, heutzutage Fußball zu gucken. Ich sag mal, wenn du ein Bayern-Spiel guckst, dann hörst du ja Müller Radio live zu. Aber es ist auch mal was anderes. Ja? In der Hinsicht sehe ich eher, ich sag, die Länderspiele, da sollte man sich echt Gedanken drüber machen, ob man das in Zukunft so aufrechterhalten will oder kann. Und bei den Ligaspielen sage ich dann so, solange jetzt nicht das maximal Negative ausbricht, könnte man das weiterhalten. Aber man sieht ja, es kommt ja immer näher. Hoffenheim war jetzt einige Tage komplett in Quarantäne. In Bremen pfeifen sie Spatzen ja auch von den Dächern, dass da das Gesundheitsamt ziemlich fix drauf ist, da viel zu sperren. Es ist halt komisch, ne? Also man weiß dann so eine richtige Antwort auch nicht so. Wir werden es auf jeden Fall hier im Wölfe-Radio weiter auch beobachten. Die Situation um Corona betrifft ja uns und insbesondere beim VfL Wolfsburg die Spieler ganz unmittelbar. Habe ich unter anderem auch drüber gesprochen, aber natürlich auch über die aktuelle Lage beim VfL Wolfsburg mit Wolfsblock-User Andy Eis. Ich danke dir, dass du wieder zu Gast warst hier. Vielen Dank, ich danke dir auch. Kurzpassspiel. Ja, jeder hat es wahrscheinlich mitbekommen, die deutsche Nationalmannschaft deftig auf die Hose bekommen, 0-6 in Spanien. Jetzt ist sogar Steffi Graf als neue Bundestrainerin im Gespräch, die Tennislegende. Wird sich jeder fragen, hä, wieso denn Steffi Graf? Na, ist doch ganz klar, ein 0-6 im ersten Satz hat es zu Steffis Zeiten nie gegeben. Der erste FC Köln hat eine schöne Sache am Laufen, nämlich sie haben die erste eigene Lebensmitteltafel im internationalen Caritas-Zentrum da in Köln eröffnet. Da geben sie dann Lebensmittel an Bedürftige aus. Das Ganze hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund, denn der erste FC Köln wollte nicht immer nur Punkte freiwillig abgeben. Kuriose Meldung aus dem Polizeifunk in Krefeld, da hat die Polizei einen Mann gesucht, der auf dem Fahrrad mit einem gestohlenen Dönerspieß unterwegs gewesen sein soll. Auf Twitter stellte Kevin Großkreuz sofort klar, ich war's nicht. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, das spiele ich natürlich wie immer auch mit einem Vertreter des kommenden Gegners. Und das ist mein Experte hier im Wölferadio für S04, nämlich der Raphael Wiesweg von der Bass 04 App. Grüß dich, Raphael. Ja, grüß dich, Lars. Danke für die Einladung. Ja, auf alle Fälle. Denn wenn wir schon mal wieder gegeneinander spielen, dann müssen wir auch miteinander reden vorher. Eine Sache kann ich dir natürlich nicht ersparen. Habe lange überlegt, ob ich den bringe. Aber wie erleichternd ist es für dich, dass die Nationalmannschaft schlechter spielt als Schalke 04? Ja, also zumindest ist jetzt mal Schalke für einen Tag nicht das bestimmende Thema in der Fußballwelt, in der deutschen Fußballwelt. Also es war ja schon katastrophal, wie Deutschland da abgeschnitten hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, je näher das Wochenende rückt und je näher vor allem der Anpfiff rückt zwischen Schalke und Wolfsburg, desto eher wird auch wieder über Schalkes bisherige katastrophale Bilanz in 2020 gesprochen. Ja, ist ja letztendlich auch nicht nur 2020, wo man so von einem Niedergang dann auch sprechen kann, sondern auch quasi mal von, ja, ich sag mal, von der Vizemeisterschaft unter Tedesco bis jetzt ja ein ordentlicher Niedergang, um in diesem Wort, mit diesem Wort dann auch letztendlich zu bleiben. Wie ist denn das zu erklären? Erklär mir das mal so als Außenstehendem, der da überhaupt wenig mit zu tun hat. Ja, verdammt schwierig, weil wie du schon sagst, ist das jetzt nicht nur eine Ausnahme, der Start dieser Saison, sondern zum dritten Mal in Folge steckt Schalke im Abstiegskampf und das ist ja dann ein ganz klarer Trend, der da zu sehen ist. Und da kommen sicherlich viele Faktoren zusammen. Es wurden viele falsche Entscheidungen getroffen, sei es mal beim Trainer, sei es bei Transfers, da hat Schalke sehr oft ins Klo gegriffen. Da kommt so viel zusammen. Also das ist dann nicht einfach nur mit Pech zu erklären. Das Ganze ist nicht nur mit Pech zu bezeichnen, sondern da fehlt es, da mangelt es einfach an Qualität. Und da gibt es ja einige Spieler beim FC Schalke 04 im Kader, über die es immer wieder heißt, die bringen so viel mit, aber unterm Strich reicht es dann einfach nicht. Und mittlerweile ist der Kader natürlich auch einfach sehr schlecht zusammengestellt. Und da hat der Sportvorstand jetzt, in diesem Fall Jochen Schneider, denen sind ja auch einfach die Hände gebunden, weil wo kein Geld da ist, da kannst du auch keine Transfers tätigen. Und wenn du selbst die teuren Ladenhüter nicht los wirst, dann kannst du auch keine neuen Spieler verpflichten, die vielleicht frisches Blut reinbringen würden und die vielleicht Positionen auch bekleiden, wo du sagst, da hat Schalke ganz, ganz dringend Bedarf. So muss jetzt Manuel Baum damit klarkommen, mit den Spielern, die da sind und es irgendwie hinkriegen, den Klassenerhalt zu schaffen. Letztendlich, wie man losgeworden ist, ist der Trainer David Wagner nach ja auch in Anführungsstrichen einer grandiosen Hinrunde, dann einer katastrophalen Rückrunde und dann jetzt einem klassischen Fehlstart auch und ist dann gewechselt zu dem Kollegen Baum. Was hat das denn gebracht aus deiner Sicht? Also, oder war es natürlich wie üblich dieses, wir können nicht alle rausschmeißen, aber den Trainer? Ja, nee, also grundsätzlich war die Entscheidung, David Wagner freizustellen und einen neuen Trainer zu suchen, grundsätzlich erst einmal richtig. Und deine Frage war ja, was man schon vielleicht erkennen kann oder was sich geändert hat. Also Manuel Baum hat erstmal der Mannschaft auch ein taktisches Korsett gegeben, womit sie wieder stabiler wurde. Es ist natürlich undankbar für ihn gewesen, dann direkt in Leipzig zu starten, vor allem nach nur, ich glaube, es waren 3 Trainingseinheiten. Grundsätzlich ist es natürlich auch undankbar, wenn du innerhalb von 2 Wochen auf Leipzig und den BVB triffst. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn du dann gegen Clubs wie Union Berlin oder Stuttgart spielst, dann musst du da gewinnen. Da hat sich dann aber gezeigt einfach, dass Schalke noch nicht so weit ist und Manuel Baum jetzt auch nicht zaubern kann innerhalb von 3 Wochen. Grundsätzlich hat er den Spielern erst einmal überhaupt den Glauben wieder zurückgegeben, auch mal ein Tor schießen zu können oder überhaupt sich Torchancen zu erspielen. Das war tatsächlich das ganz große Manko. Ich werde jetzt hier sicherlich nichts großartig Neues erzählen. Das werden andere auch verfolgt haben oder nachlesen können relativ schnell, dass Schalke in diesem Jahr vor allem offensiv ganz, ganz große Probleme hat. Also ich glaube, in dieser Zeit von den 23 nicht gewonnenen Spielen in der Bundesliga hat Schalke ganze 12 Tore zustande bekommen. Das sagt schon sehr viel aus. Und da hat er angesetzt, also zum einen den Glauben zurückzubringen, nicht zusammenzufallen innerlich, wenn mal ein Gegentor fällt. Und auf der anderen Seite überhaupt erst auch mal eine Taktik mit auf den Weg zu geben, wodurch du dir Chancen erspielen kannst und Tore schießen kannst. Und da zeigt der Trend zumindest in den vergangenen 3 Pflichtspielen leicht nach oben. Es war vielleicht nur Schweinfurt im DFB-Pokal, aber da haben sie 4 Tore geschossen, auch erst sehr spät, aber es fielen 3 Tore. In Mainz 2 und gegen Union Berlin und Stuttgart auch 1 jeweils. Also zumindest das bekommt Schalke schon mal wieder hin. Sie wirken insgesamt stabiler und das sind, glaube ich, so die allerersten wichtigen Schritte, die Baum der Mannschaft verklickert und mitgegeben hat. Das heißt, du bist durchaus optimistisch, dass sich da jetzt noch was verbessert. Also würdest du da noch was zuzählen? Also sprich von wegen Offensivleistung muss ich steigern, ein taktisches Konzept ist schon einmal angepasst worden vom Trainer. Gibt es da noch etwas, wo du sagst, also da muss jetzt garantiert auf alle Fälle auch was passieren? Ja, also da, ich frage mich bei einem Punkt, inwiefern da der Trainer Einfluss nehmen kann. Das sind die individuellen Patzer. Also wenn wir gerade mal auch an die vielen Elfmeter denken, ich habe die Zahl jetzt gar nicht im Kopf, aber ich glaube, Schalke hat inklusive DFB-Pokal schon 6 oder 7 Elfmeter gegen sich bekommen in dieser ja noch jungen Saison. Das sind teilweise einfache Fehler gewesen. Man muss ehrlicherweise sagen, dass da auch die ein oder andere Fehlentscheidung bei war vom Schiedsrichter tatsächlich in Mainz. Da kann dann Ozan Kabak wenig für, dass er seinen Gegner am Bein unten trifft, wenn er vorher einen Ellbogen ins Gesicht kriegt und nichts mehr sehen kann. Das gehört auch zur Wahrheit. Also das ist das eine, die individuellen Fehler, die müssen noch abgestellt werden. Und ansonsten, schwierig zu sagen, natürlich können und müssen sie sich steigern, weil wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, auch wenn es in Mainz die beste Saisonleistung war, sprechen wir hier auch von Mainz 05 und nicht Bayern München. Also Mainz ist ja auch völlig von der Rolle. Da jetzt mal ein bisschen besser zu spielen, das muss natürlich auch einfach der Fall sein, wenn du am Ende der Saison wenigstens drei Teams hinter dir lassen möchtest. Von daher würde ich jetzt nicht gleich optimistisch sein, dass es gegen den VfL Wolfsburg, wer weiß, wie gut klappt, aber du hast zumindest schon ein etwas positiveres Gefühl als vielleicht noch vor 4 Wochen. Hast das Spiel gegen Mainz angesprochen, 2-2, ein bisschen Pech dann auch mit dem Eigentor dann hinten raus. Ich sag mal so, das kann natürlich dann auch nicht, ich sag mal, zur massiven Steigerung des Selbstbewusstseins führen. Aber wie würdest du das Spiel denn insgesamt dann nochmal bewerten, jetzt so in der Rückschau? Hat es dann doch noch was Gutes gehabt? Ja, also würde ich schon sagen, dass es was Gutes hatte, weil du hast zweimal zurückgelegen als Mannschaft und bist zweimal zurückgekommen, trotz einer sehr schwierigen Situation. Ich glaube, das zum einen steigert schon mal das Selbstbewusstsein. Ich glaube tatsächlich, dass auch der Frust über die wirklich nicht gute Schiedsrichterleistung dich auch noch mehr zusammenschweißen kann. Weil das eine ist der zweite Elfmeter, der war einfach keiner, dass da der Videoschiedsrichter nicht eingreift und nicht sieht, dass erst ein Foul an Kabak gemacht wurde. Das hätte eigentlich zurückgenommen werden müssen. Und gut, dann gab es noch eine knifflige Szene kurz vor Schluss, wo Pacencia leider ein bisschen zu theatralisch fällt. Aber wenn du ja das gesamte Spiel betrachtest, dann wirkt es schon eigentlich so, als ob Schalke da auch eigentlich noch hätte einen Elfmeter kriegen können. Nichtsdestotrotz ist es dann beim 2-2 geblieben, aber Schalke hatte Chancen, tatsächlich auch noch mehr Tore zu erzielen. Das, denke ich mal, steigert das Selbstbewusstsein. Du bist zweimal zurückgekommen, trotz Rückstand. Und du musst dann vielleicht diesen Frust jetzt in positive Energie umwandeln, sodass das, glaube ich, Ansatzpunkte sind, mit denen du gut jetzt arbeiten konntest während der Länderspielphase. Jetzt ist es ja nie großartig ruhig auf Schalke, schon früher traditionell nicht gewesen, in Anführungsstrichen. Aber wie entscheidend ist dann vielleicht auch der Einfluss, diese Unruhe? Ja, man liest immer Streit auf der Geschäftsstelle, dann die Corona-Problematik, Finanzprobleme etc. Wie entscheidend ist das auch beim Einfluss auf die Mannschaft? Also angeblich beeinflusst das ja immer die Mannschaft und den Trainer gar nicht. Das sind immer die offiziellen Statements, die dann sagen, wir konzentrieren uns auf die Arbeit auf dem Platz. Ich kann es mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass das nicht beeinflusst, weil du kennst das selber, wenn man auf der Arbeit ist und man konzentriert sich auf seine Arbeit, aber es stimmt irgendwie drumherum nicht, dann bekommst du es natürlich mit. Du bekommst es mit, wenn zum Beispiel auch irgendwie über einen möglichen Gehaltsverzicht diskutiert wird und das über Monate und nach außen hin verkauft wird, dass immer alles überhaupt gar kein Problem war. Dann frage ich mich, warum es aber trotzdem so lange gedauert hat. Du bekommst es mit, dass die Suche für einen Finanzvorstand, die Nachfolge von Peter Peters, sich lange hinzieht und dass eine Agentur beauftragt wird. Es flattern Dutzende von Bewerbungen rein und am Ende des Tages sagst du, ja, wir hätten die Agentur gar nicht gebraucht, wir besetzen jetzt die Stelle mit einer Kollegin, die schon vor jahrelang für uns gearbeitet hat. Du bekommst natürlich auch die Diskussion mit, dass kein Geld da ist für mögliche Verstärkung. Und du kannst mir nicht sagen, dass die Spieler in der Mannschaft, so gerne sie auch immer selber spielen, die wollen natürlich auch ein gutes Team um sich herum haben. Aber wenn du lange Zeit gar keinen Rechtsverteidiger hast und dann kommt ein junger Bursche, der sicherlich extrem ehrgeizig ist, aber der auf Erstliganiveau noch nichts nachgewiesen hat. Und du hast auch auf anderen Positionen ständig Unruhe, Stichwort Torhüterposition, wo gefühlt alle paar Wochen gewechselt wird, dann trägt das meiner Meinung nach zumindest nicht dazu bei, dass noch mehr Ruhe innerhalb der Mannschaft einkehrt, sodass du dich tatsächlich auf das Wesentliche besinnen kannst. Der VfL Wolfsburg, wenn er bei Schalke 04 antritt, hat mit den Knappen eins gemeinsam in dieser Saison, nämlich die Offensivschwäche offensichtlich. Haben wir ja vorhin schon mal kurz thematisiert von Schalker Seite aus. Was für Erwartungen hast du denn dann ans Spiel überhaupt? Also das wird ja dann wahrscheinlich kein Torfestival werden, oder doch? Ja, sehr, sehr schwer zu beurteilen, weil ich kann natürlich auch die Tabelle lesen und sehe, dass Wolfsburg wenig Tore bisher geschossen hat, wenig Tore kassiert hat, aber auch noch gar nicht verloren hat. Ich habe natürlich aus der Ferne auch die Unruhe rund um die Thematik Glasner und Schmadtke mitbekommen. Das ist aber im Vergleich zu dem, was aus Schalke jetzt in den vergangenen 10 Monaten los war, Kindergarten tatsächlich. Von daher ist es sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Ich finde nach wie vor, dass die Offensive des VfL ziemlich gut bestückt ist, dass es sich eigentlich auch selten schlecht ansehen lässt. So, im Gegenteil, da ist also grundsätzlich sehr viel Potenzial vorhanden. Und dadurch hat Wolfsburg einfach schon mal auch einen riesen Vorteil. Ist vor allem auch eine eingespielte Truppe, das kommt auch noch hinzu. Von daher, also ich glaube jetzt auch nicht, dass wir hier ein 3-3 sehen oder ein 5-0 oder wieder ein 8-0 für Schalkes Gegner. Aber nichtsdestotrotz wird der VfL Wolfsburg definitiv die Chance haben, auch Schalke zu gewinnen, gar keine Frage. Ja, das wollen wir doch auch stark hoffen, dass das so sein wird. Erwartest du dann die Schalker eher ein bisschen abwartend aufgrund der Sache? Oder also nach dem Motto, wir versuchen jetzt erstmal den Punkt zu sichern? Oder ist das jetzt doch so ein Ding, wo man sagt, eigentlich müssen wir jetzt mal gewinnen langsam. Ja, eigentlich muss Schalke gewinnen, vor allem wenn du bedenkst, dass danach Spiele gegen Gladbach und Leverkusen waren. Also es wird auf keinen Fall auch einfacher. Dann auch noch mit Hinblick auf deine momentane Situation ist eigentlich ein Sieg sowieso Pflicht. Dann ist die Frage aber, wie Schalke dieses Spiel tatsächlich angeht, um es gewinnen zu wollen. Sind sie vielleicht erstmal vorsichtiger und warten ab, um zu gucken, wie der VfL tatsächlich spielt? Manuel Baum hat einiges an taktischen Formationen in den ersten Wochen ausprobiert. Er war jetzt 5 Bundesligaspiele verantwortlich und ein DFB-Pokalspiel. Es kristallisiert sich heraus, dass er mit einer 3er-Abwehrkette spielt. Also im Defensivverbund ist es eine 5er-Abwehrkette. Das ist jetzt grundsätzlich kein System, womit du ja offensiv Bäume ausreißt. Und die Zuschauer werden auch feststellen, dann am Samstag, wenn das Spiel losgeht, dass gerade bei Angriffen von Schalke nicht unbedingt sehr viele Schalke-Spieler dann auch immer im gegnerischen Strafraum sich rumtummeln. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass Schalke vielleicht ein bisschen mutiger auftreten wird, als man es vielleicht vor ein paar Wochen noch von ihnen kennt. Denn so schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, da sind wir wieder bei der Thematik. Wenn du auch gar nicht erst versuchst, Chancen herauszuspielen oder Tore erzielen zu können, dann kannst du so im Prinzip auch gleich bleiben lassen, weil dann, das ist auch ja 3 Euro ins Phrasenschwein, aber dann gewinnst du einfach auch kein Spiel ohne Tore, ne? Ja, der Baum reißt keine Bäume aus, haben wir gerade gehört von Raphael Wiesweg, der mir jetzt zum Schluss noch einen Tipp verrät, wenn er einen hat. Ja, um Gottes Willen. Also ich glaube tatsächlich nicht daran, dass Schalke gewinnt. Ich tue mich sehr, sehr schwer mit einem Tipp, weil ich es ganz, ganz schwer einschätzen kann. Wenn ich mir so die bisherigen Spiele vom VfL angucke, dann tippe ich jetzt einfach mal auf ein 1-1. Das wäre nicht Fisch, nicht Fleisch für beide, für Wolfsburg auch nicht. Ich glaube, es wäre ja das 6. Unentschieden dann im 8. Spiel. Die wären sicherlich auch nicht happy darüber. Schalke kann sich auch eigentlich nicht darüber richtig freuen, weil nur Siege weiterhelfen. Aber ich tue mich sehr, sehr schwer. Also wenn, dann gewinnt eher Wolfsburg, als dass Schalke gewinnt. Dann zahle ich jetzt auch nochmal 3 Euro. Die Wahrheit liegt dann auf dem Platz. Werden wir dann sehen am Samstag. Der FC Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg antritt. Und darüber habe ich gesprochen mit Raphael Wiesweg, meinem Experten hier im Wölferadio von der Bass 04 App. Und ich danke dir für das Gespräch. Danke dir, Lars. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht-Braunschweig-Fan kommt in eine Kneipe und bestellt 3 Bier und 3 Kurze. Der Wirt guckt ein bisschen komisch, stellt die mir hin, der Eintracht-Fan kübelt die weg und bestellt nochmal 3 Bier und 3 Korn. Und da sagt der Wirt, sag mal, kann es sein, dass du ein leichtes Alkoholproblem hast? Nee, das ist anders, sagt er. Ich habe Kumpels und Freunde in Magdeburg und in Basel und wir haben uns gesagt, wenn wir unterwegs sind und einen trinken gehen, dann trinken wir immer für den anderen mit. Ah, okay, so. Woche später kommt der Eintracht Braunschweig-Fan wieder in die Kneipe und bestellt zwei Bier und zwei Korn. Und da sagt der Wirt, oh, was ist denn los hier mit deinen Freunden? Ist einer gestorben oder was? Nee, sagt der Eintracht Braunschweig-Fan, ich habe mit dem Saufen aufgehört. Fan-Infos. Und da hat gestern Abend eine außerordentliche Sitzung der OFCs, der offiziellen Fanclubs des VfL Wolfsburg, stattgefunden. Ich habe da auch daran teilgenommen. Es geht darum, dass insbesondere die Fanbetreuung des VfL Wolfsburg ja noch stärker und noch intensiver in Kontakt treten möchte und auch fördern möchte, dass die OFCs ihrerseits, ja, ich sag mal, sich mehr einbringen, auch mehr von sich zu erzählen, mehr zu berichten, mehr auf andere Fanclubs noch zuzugehen und da noch, ja, ich sag mal, eine verstärkte Vernetzung und besseres Miteinander noch hinzubekommen, damit wir dann insgesamt dann auch, ja, was die Fanszene angeht, dann auch, ja, noch ein besseres Verhältnis bekommen, noch einen besseren Output bekommen, gerade jetzt in Zeiten, wo wir uns nicht sehen können. Da wird jetzt ein Prozess angestoßen, dass wir das hinbekommen, finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte, dass wir das angehen, denn da haben wir ja am Ende alle was von, wenn es dann uns als Fans auch besser geht und dann, wenn wir irgendwann ins Stadion gehen, dann haben wir vielleicht auch da einen schönen Grundstein gelegt, dass es dann positiv weitergeht. Und dann hat sich der VfL Wolfsburg noch verstärkt den Klimaschutz auf die eigenen Fahnen geschrieben. Und zwar will man sich jetzt auch noch ein Stückchen mehr einbringen. CO2-neutraler Fußball, Made in Wolfsburg ist da das Stichwort. Da arbeitet man dann auch ja entsprechend mit den übergeordneten Behörden zusammen, Weltklimarat, Vereinte Nationen etc. Das ist natürlich dann eine tolle Sache, denn es ist das erste Mal, dass sich ein europäischer Fußballclub der Top-Ligen öffentlich dann zur systematischen Reduktion der CO2-Emissionen bekennt. Das hat es wohl in der Form noch nicht gegeben, wusste ich auch nicht. Schöne Sache, VfL Wolfsburg, ja auch in Sachen Klimaschutz da unterwegs, ist ja auch etwas, was sich dann auch mit dem Eigentümer Volkswagen sehr gut vereinbaren lässt. Mehr Infos dazu dann auch auf der Homepage des VfL. Und das Wölferadio ist im Einsatz, natürlich auch trotz Corona und trotz Geisterspiel werden wir übertragen aus dem Fanhaus des VfL Wolfsburg. Werden Malte und ich im Einsatz sein und euch das Spiel gegen Schalke am Samstag ab 15.15 Uhr schon zu Gemüte führen und dann natürlich auch durch die grün-weiße Brille wieder wie gewohnt kommentieren. Wölferadio.de, ja, habt ihr ja gehört vorhin mit Roy Breger und mir, das war schon sehr emotional, das ging schon richtig rein. Ich finde das auch immer super. Ich meine, jetzt auch für mich persönlich mal, da sitzt eine Vereinslegende. Ich meine, der Junge, der sitzt, hat uns in die Fußball-Bundesliga geschossen, das erste Bundesliga-Tor geschossen und dann sitzt er ja und kommentiert mit mir das Spiel des VfL Wolfsburg, jetzt dann gegen Hoffenheim den Sieg und wir sitzen da und man merkt richtig, wie da mitgefiebert wird und dass er auch der hier mal alles geben würde von der Tribüne aus für den Erfolg des Vereins. Also da nochmal ein riesen Dankeschön an Roy Preger und auch an die anderen Gäste, die wir da auch immer mit dabei haben, insbesondere dann auch hier bei den Spielen bei Wölfe Radio Arena Live in der Vergangenheit. Das war immer eine tolle Sache und hoffe, das geht auch so weiter. Und ja, jetzt sind Malte und ich am Zug am Samstag gegen Schalke und hoffentlich bringen wir dann auch drei Auswärtspunkte mit. Der VfL Podcast. Und damit sind wir am Ende für das Wölferadio in dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Schreibt mir gerne auch wieder über Facebook oder auch im Wolfsblog, wie euch die Sendung gefallen hat. Vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der mal reinhört und ja, dem es vielleicht sogar gefällt. Würde mich sehr, sehr freuen, dann, wenn ihr das auch entsprechend zurückmeldet und auch vielleicht Anregungen habt. Ist ja auch mal ganz gern gesehen von meiner Seite aus. Oder wenn ihr zu Gast sein wollt, auch immer wieder gerne die ja, Aufforderungen. Hatte ich ja auch den einen oder anderen schon mit dabei, insbesondere was die Meinung der Fans angeht, dass man sich dann auch hier auf dieser Welle sozusagen auch nochmal austauschen kann. Ja, soweit von mir. Hoffe natürlich, dass dann jetzt gegen Schalke der nächste Sieg folgt, wir weiter ungeschlagen bleiben und dass ja, der VfL, insbesondere was die Unruhen drumherum angeht, ein bisschen wieder in ja, ruhigeres Fahrwasser gerät. Ja, soweit von mir. Macht's gut, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du.